Okay, können wir anfangen? Gerne. Okay. Schönen guten Tag. Mein Name ist Cevik. Ich bin Guten der Tag. diensthabende Arzt auf der Station. Ich würde gerne mit Ihnen das Aufnahmegespräch führen. Sind Sie damit einverstanden? Natürlich, gerne. Okay. Kurz zum Ablauf. Ich werde Ihnen jetzt ein paar Fragen zu Ihrer Person stellen und dann direkt auch zu Ihrer Beschwerde übergehen. Wenn Sie Fragen haben oder etwas nicht verstehen, geben Sie mir bitte ein Zeichen. Dann machen wir eine kurze Pause, okay? Alles klar. Okay. Wie heißen Sie denn? Mein Name ist Schneider. Schneider. Wie ist Ihr Vorname? Thomas. Thomas Schneider. Okay. Und wann sind Sie genauer geboren, Herr Schneider? Ich bin am 3. April 1970 geboren. 1900? 70. 70. Okay. Wie viel wiegen Sie zurzeit? Aktuell wiege ich 80 Kilo. 80. Okay. Und wie groß sind Sie? Ich bin ungefähr 1,75 groß. 1,70. Okay. Wo wohnen Sie, Herr Schneider? Ich wohne in Köln. Köln. In Köln. Okay. Und was sind Sie vom Beruf? Ich bin Manager. Manager. Sind Sie verheiratet, Herr Schneider? Ich bin nicht verheiratet, aber ich habe eine Lebenspartnerin. Okay. Haben Sie Kinder? Nein. Okay. Welche Beschwerde haben Sie, Herr Schneider? Also mein Problem ist, ich bin in den letzten 3 Wochen sehr müde. Ich nehme immer mehr zu. Mein Bauch wird dicker. Ich habe Bauch einen dicker. dicken Bauch bekommen. Ja, und ich weiß nicht, was los ist. Also irgendwas stimmt mit mir nicht. Okay, und haben Sie Blähungen oder saures Aufstoßen? Nee, manchmal, nicht immer. Mein Bauch ist richtig dick geworden. Also der ist richtig so prall dick. Und hat sich Ihr Gewicht oder Appetit in letzter Zeit verändert? Also obwohl ich weniger esse, habe ich zugenommen. Und mein Gewicht hat sich so ungefähr, ja, ich habe, wie gesagt, so normalerweise wiege ich 75 Kilo. Ich habe ungefähr 5 Kilo zugenommen jetzt in der letzten Zeit. Okay, früher waren Sie Ich war immer 75 Kilo. schlank. Ich bin immer schlank. Okay, Aber in jetzt habe ich, welches Zeitraum? ja, so 5, 6 Wochen vielleicht. Okay. Und haben Sie noch andere Beschwerden, zum Beispiel Übelkeit, Erbrochen, Nachtschweiß, Fieber? Nein, nicht wirklich. Also, mich stört mein dicker Bauch, ehrlich gesagt. Der ist dick und ich kriege die Hose nicht mehr zu. Meine Partnerin sagt schon, was mit mir los sei. Ich verstehe das alles nicht. Okay. Und haben Sie Konzentrationsstörungen oder? Ja, ich bin müde. Also, ich kann mich nicht konzentrieren. Ich habe einen fast 10-Stunden-Job, den ich jeden Tag machen muss. Ich muss E-Mails beantworten. Ich muss ans Telefon gehen. Ich muss alles machen, aber ich schaffe das irgendwie nicht mehr. Ich krieg's nicht Okay. hin. Das kenne ich gar nicht von mir. Haben Sie nur Müdigkeit? Gibt es noch andere Beschwerden? Ist mir nicht aufgefallen. Also, ich bin nicht mehr so belastbar. Ich kann nicht mehr viel Fahrrad fahren. Ich bin am Wochenende oft Fahrrad gefahren mit meiner Partnerin. Aber das ist auch nicht mehr so, wie es war. Okay. Haben Sie Vorerkrankungen? Nein. Keine. Und sind Sie vollständig geimpft? Ich bin dreimal gegen Covid geimpft und einmal habe ich gehabt, ja. Dreimal geimpft. Okay. Und wurden Sie schon einmal operiert? Meine Mandeln sind raus. Meine Entschuldigung, ich Mandeln habe sind nicht ganz. raus. Ah, Meine Mandeln. Mandeln. Wann? Ach, war ich noch ein Kind? Keine Ahnung. Okay. 80er Jahre oder sowas. Okay. Und gibt es besondere Krankheiten in Ihrer Familie? Also zu meinem. Entschuldigung. Kein Ich komme Problem. sofort wieder. Einen Moment. Gesundheit. Also zu meinem Vater habe ich keinen Kontakt und meine Mutter, ich glaube, die hat nichts. Keine Ahnung. Okay. Und haben Sie Probleme beim Stuhlgang oder Wasserlassen, Herr Schneider? Nee, ich gehe alle 2-3 Tage so. 2-3 Tage, einmal am 2. Nee, also nicht regelmäßig, es ist auch weniger geworden. Es ist mehr so wie früher. Weniger geworden. Okay. Und beim Wasserlassen? Brennende Wasserlassen oder nee. Gibt also es alles irgendwelche Farbveränderungen zum Beispiel? Nee. Immer gelb, war schon immer gelb, immer gelb. Okay. Okay. Und haben Sie Probleme einschlafen oder beim Durchschlafen? Ich kann mich nicht mehr gut drehen, wegen meinem Bauch. Der ist so dick geworden. Ich kann mich nicht gut drehen. Und ja, manchmal tut das auch weh. Wo genau, oder wo steht die Schmerzen genau? Ja, genau. In der Nabel. Überall. Überall. Okay, und strahlen die Schmerzen in eine andere Körperregion aus? Nee, ja, manchmal Rückenschmerzen auch, ne? Also, es ist schon blöd. Ich muss nur Jogginghose anziehen. Ich kann nur eine Jogginghose anziehen, weil ich die anderen Stoffhosen passen nicht mehr. Der Gürtel geht gar nicht mehr rum. Okay. Und haben Sie das könnten verstanden? Sie mir bitte ein bisschen beschreiben? Haben Sie das verstanden? Was ich, Sie verstehen mich, ne? Sie können nicht Gürtel benutzen oder zumachen, oder? Ja, genau. Der geht nicht mehr. Ja, gegen Ihre Bauchblähung oder Ihre Bauch... ja, der ist dick geworden einfach, ne? Okay, ich habe verstanden. Könnten Sie mir bitte ein bisschen beschreiben, Ihre Bauchschmerzen? Ja, drückend, tut weh, also als wenn jemand drauf drückt. Okay. Und die Schmerzen steht immer in Ihrem Bauch oder manchmal aufgetretene? Oder? Ist immer da. Manchmal weniger, manchmal mehr. Sind Sie noch da? Ah, da sind Sie wieder. Es tut mir wirklich sehr leid. Meine Verbindung ist in kurzer Zeit weg und deswegen alles gut. Leider. Okay. Was habe ich gefragt? Okay. Und wie ist Ihre Schmerz? Was glauben Sie denn, was das ist? Ja, Herr Schneider, eigentlich es ist zu früh, um etwas zu sagen. Bevor ich Ihnen da jetzt etwas Falsches sage, würde ich abwarten, bis ich die Untersuchung durchgeführt habe. Und deswegen seien Sie bitte geduldig. Also mein Freund, den ich angerufen habe in den USA, den kenne ich auch, der hat gesagt, das ist Krebs. Nein, ich denke nicht. Es ist sehr, ja, das ist die schlimmste Situation. Und aber in Ihrer Familie gibt es keine Krebs und natürlich müssen wir zuerst gucken. In Ihrer ich Familie. Weiß ja nicht, ob mein Vater Krebs gab. Zu ihm habe ich gar keinen Kontakt, ne? Ja, aber so. Natürlich werden wir natürlich kontrollieren Ihre alle Werte, Blutwerte oder machen wir die andere operative Untersuchung und deswegen es ist zu früh, um etwas zu sagen, Herr Schneider. Okay, und rauchen Sie, Herr Schneider? Zigarre rauche ich manchmal am Wochenende, Zigarre. Wochenende, nur Wochenende? Ja, manchmal, wenn Freunde da sind und wenn ich ein paar Bier trinke, dann kommt halt auch mal eine Zigarre, die dicken, kennen Sie vielleicht, ne? Ja. Keine Zigaretten, die mag ich, sondern Zigarren. Okay. Und trinken Sie regelmäßig Alkohol? Ja, ich habe einen stressigen Beruf, ne? Da muss man mal abschalten. Okay. Ungefähr, zum Beispiel trinken Sie jeden Tag Alkohol? Ja, zum Schlafen gehen brauche ich schon ein bisschen was, ja. Wein, Bier, Whisky. Ja. Okay. Und nehmen Sie bitte die Frage nicht persönlich. Ich muss diese Frage stellen. Hatten Sie irgendwann einmal mit Drogen Kontakt? Ja, klar, in meiner Jugend, ne? Hat jeder mal Hallo? probiert, ne? Hallo? Hören Sie mich? Können Sie mich gut Hatten hören? Sie, ja, jetzt, ich höre Sie. Ja, also natürlich, ich habe in meiner Jugend schon mal Kontakt gehabt. Jeder hat mal Drogen genommen, jeder hat mal probiert, oder? Welche Drogen? Das ist lange her. Damals, was war, ne? Okay. Damals, vor 30 Jahren, wo ich noch jung war. Okay. Und hatten Sie Fieber, Herr Schneider? Jetzt habe ich kein Fieber, ne? Okay. Ja, ich bin müde, ich kann die ganze Zeit schlafen. Ich kann kaum noch arbeiten. Ich kann nicht an die Okay. Telefons, an meine E-Mails mich konzentrieren. Ich kann nicht die Anrufe beantworten. Das ist schon ziemlich lästig. Also, Okay. das wäre Und schon schön, wenn Sie das zeitnah wieder hinkriegen würden. okay, haben Sie Haarausfall in letzter Nein. Zeit? Ich habe eh gar keine Haare. Ich habe so eine halbe Glatze hier. Schon immer Okay. gehabt. Nichts Neues. Okay. Und sind bei Ihnen irgendwelche Allergien oder Unverträglichkeiten bekannt? Nicht bekannt. Nicht, dass ich wüsste. Ich bin selten beim Arzt. Ich mag keine Ärzte. Entschuldigung, ich habe nicht ganz gehört. Ich mag keine Ärzte. Okay. Ich bin selten beim Arzt. Okay. Ich habe gar keine Zeit dafür. Ja, okay, ich kann gut verstehen, aber jetzt müssen wir suchen, was Sie haben. Okay. Also ich bleibe heute auch nicht hier. Ich muss wieder los, ne? Ich muss morgen arbeiten. Okay. Okay, ich habe alle meine Frage gestellt. Möchten Sie etwas hinzufügen, Herr Schneider? Was habe ich denn jetzt? Also ich hätte mal wissen, was ich habe. Ja, Was kann das denn eigentlich. sein? Ja, das ist sehr schwer, etwas zu sagen. Ja, als Arzt, wir haben immer drei Schritte: das Aufnahmegespräch, körperliche Untersuchung und apparative Diagnosen. Und natürlich Apparative was? das. Apparative Diagnosen bedeutet zum Beispiel Blutwerte kontrollieren oder die andere bildgebende Untersuchungen. Ja, natürlich müssen wir kontrollieren oder überprüfen. Aber das machen Sie heute, Und ne? heute zuerst, ich mache körperliche Untersuchungen und dann ich werde Blut abnehmen. Dann nach der Blutwerte, vielleicht könnten wir zum Beispiel Darmspiegelung oder Magenspiegelung anfordern, aber natürlich, es ist zu früh, etwas sagen. Zuerst müssen Aber Sie wir müssen Ihre noch eine Blutwerte Diagnose, Sie sehen. müssen noch eine Vorstellung haben, was ich haben könnte. Kann das denn Krebs sein? Habe ich Krebs? Kann das sein? Was glauben Sie? Ja, eigentlich, ich denke nicht, weil das ja nur Müdigkeit haben Sie. Und deswegen, Krebs ist ja normalerweise. Sie haben Gewichtszunahmen. Ja, aber Normalerweise warum ist mein Bauch so Krebspatienten. dick geworden? Warum ist mein Bauch so dick? Ja, vielleicht Sie könnten nur Reizdarmsyndrom haben oder der andere, zum Beispiel Gastroenteritis haben oder der andere viele, zum Beispiel Darmschleimhautentzündung haben. Und es gibt viele verschiedene Ursachen. Und deswegen, ja, Krebs ist die schlimmste Situation oder Also Möglichkeit. der Vater von meinem Freund in den USA, der ist auch Arzt. Und der hat gesagt, das könnte Krebs sein, wir müssen direkt ein CT machen. Nein, nein. Ich denke, das ist ein bisschen zu viel. Zuerst natürlich müssen wir Ihre Blutwerte überprüfen. Und nach der natürlichen Ergebnisse könnten wir ein bisschen mehr sprechen oder Aber ein mehr. CT machen Sie heute? Entschuldigung? Aber ein CT machen Sie heute, ne? CT, ja, nach der Blutwerte oder nach der körperlichen Ja, Untersuchungen ich könnten habe nicht wir so viel Zeit. wieder, Ich wieder muss beurteilen. morgen wieder arbeiten. Morgen ist Montag. Ich muss morgen arbeiten. Das ist ganz wichtig. Ich habe ein Projekt, das muss zu Ende laufen. Ja, Herr Schneider, gut, dass Sie hergekommen sind. Aber Ihre Gesundheit ist wichtiger als alles. Und deswegen, ich denke, versuchen Sie sich bitte entspannen. Und natürlich, wir machen alle Untersuchungen und wir kontrollieren alle Ihre Darm, Magen oder Ihre Blut. Wir machen alles. Und deswegen sind wir hier. Und machen Sie sich bitte keine Sorgen. Wir machen alles. Bitte machen Sie schnell, ich arbeite auch schnell. Sie können ja auch schnell arbeiten, ne? Ich muss immer aktiv sein und es muss schnell gehen. Ja, natürlich, das ist nachvollziehbar. Ich kann Sie gut verstehen, aber zuerst müssen wir natürlich Ihre Blut und Ihre Körper überprüfen. Und jetzt gehen wir Haben Sie sofort. denn schon eine Arbeitsdiagnose, was es sein könnte? Haben Sie schon eine Entschuldigung. Arbeitsdiagnose, was es sein könnte? Ja, vielleicht Schilddrüsenunterfunktion, es könnte sein, oder Blutarmut könnte sein. Es gibt viele verschiedene Ursachen. Also nichts Schlimmes. Deswegen, nochmal. Also nichts Schlimmes. Ja, natürlich. Zuerst aber müssen wir kontrollieren. Es ist sehr früh. Okay. Na gut, dann warte ich mal ab. Ja, Mal gucken, was super. Danke rauskommt. sehr. Vielen Dank für Ihre Verständnis. Alles klar. Ich habe eine Frage. Bitte. Können Sie mir genau beschreiben, wie viel trinken Sie Alkohol am Tag? Ja, schon, ich muss runterkommen, ne? Ich muss schlafen. Ich habe einen sehr stressigen Tag und damit ich runterkomme, muss ich schon runterkommen. Also. Ich trinke schon eine Flasche Wein schon. Wie viele Jahre trinken Sie Alkohol? Ah, schon etwas länger, ne? Wie viele Jahre zum Beispiel? 5, 6. Darf ich noch eine Frage stellen? Ja, bitte. Nehmen Sie regelmäßig Medikamente? Nee. Okay, gut. Ab und zu mal eine Danke. Paracetamol, Ibuprofen, wenn ich Schmerzen habe. Okay, danke sehr. Aber sonst nicht. Sie haben gesagt, dreimal Covid geimpft, aber andere Impfung Nee, habe ich nicht. nicht. Hepatitis A oder B. Nee, das letzte Mal, wo ich beim Arzt ist, vor 10 Jahren gewesen. Ich bin nicht so ein Arztgänger, ich mag keine Ärzte. Sie haben gesagt, Bauchschmerzen. Wie stark sind die Schmerzen auf einer Skala von 1 bis 10? Ja, schon manchmal 7, 8 schon. Manchmal gehen sie wieder weg, ne? Wenn ich eine Paracetamol, Ibuprofen nehme, aber schon so 7 würde ich schon sagen. Haben Sie geschwollene Beine? Bisschen. Haben Sie bemerkt, dass Ihre Haut Veränderungen. Also meine Frau meinte letztens, dass meine Augen ein bisschen gelblich sind. Meine Frau meinte das. Hallo, schönen guten Tag, Herr Oberarzt. Ich habe heute einen neuen Patienten. Wenn Sie Zeit hätten, würde ich mit Ihnen besprechen. Gerne, bitte schön, Herr Czewik. Okay. Herr Schneider ist 52-jähriger Patient, der sich heute bei uns wegen seit drei Wochen bestehender Müdigkeit, verdickter Bauch und drückende Schmerzen im ganzen Bauch vorstellt. Diese Schmerzen, der Patient erwähnte, diese Schmerzen würden in den Rücken manchmal ausstrahlen. Die Fragen nach Fieber, Übelkeit, Blähungen, Plexiflatulenz oder Ruktus, Nausea, Emesis, alle Fragen wurden verneint. Der Patient habe in 5 oder 6 Wochen 5 Kilo zugenommen, aber ihr Appetit sei nicht gut gewesen. Sie erklärte auch Leistungsminderung. An Vorerkrankungen seien keine bekannt. Er sei vollständig geimpft. Als Kind wurde bei Patienten Tonsillektomie durchgeführt. Mit Vater habe er keinen Kontakt. Bei Mutter gibt es keine besonderen Krankheiten. Er nehme keine regelmäßigen Medikamente ein, nur bei Bedarf Paracetamol und Ibuprofen nehme er gegen Schmerzen. Und die vegetative Anamnese war unauffällig, bis auf manchmal durch Schlafstörungen gegen ihre Bauchbeschwerde. Und Stuhl, ihre Stuhl ist, ja, ihre Stuhl, ja, manchmal. Ist das eine Frau oder ein Mann? Mann, Herr Schneider. Ach so, weil Sie immer Ihre sagen, deswegen. Ah, Entschuldigung, ja, genau, seine. Mhm. Seine Stuhl ist in Ordnung, aber er geht nicht regelmäßig jeden Tag auf die Toilette gehen. Nur am Wochenende, manchmal rauche er Zigarette, dicke Zigarette, und regelmäßig trinke er Alkohol am Abend, aber er habe nicht genau, welche Alkohol benutzt. Hat nicht gesagt, welche Alkohol er trinke. Und nur in Jugend habe er mit Drogen Kontakt. Und ja, das war. Und ja, das, haben Sie ihn gefragt, ob er Alkoholiker ist? Ja, ich habe vielmal gefragt. Und er sagte immer, gegen Arbeitsstress trinke er regelmäßig am Abend Alkohol. Und welcher Alkohol, habe ich gefragt. Und Whisky, zum Beispiel Bier oder Wein. Ja, ich habe gefragt, aber er sagte alle Alkohol. Haben Sie ihn gefragt? Haben Sie ihn gefragt, ob er Alkoholiker ist? Es gibt einen Unterschied zwischen Alkohol trinken und Alkoholiker sein. Alkohol, ja, natürlich. Alkoholismus. Und? Haben Sie gefragt, ja, ob er Alkoholiker ist? Das ist eine wichtige Frage. Hören Sie mich? Ja. Ich höre Sie. Hören Sie mich? Ah, super. Jetzt, ich höre Sie. Ja, eigentlich, ich habe dreimal gefragt, aber leider, er wollte nicht zu viel Informationen geben. Und deswegen, also Sie haben ihn gefragt, ob er Alkoholiker ist. Sind Sie Alkoholiker, haben Sie gefragt? Ah, okay, nein. Ist er verheiratet? Nochmal bitte, ich habe nicht. Ist er verheiratet? Nein, er sei nicht verheiratet. Er wohne mit ja, seiner Lebenspartner. Trinkt sie mit Alkohol? Eigentlich leider habe ich nicht gefragt, Herr Doktor. Ja, Sie hätten fragen können, ob er Alkoholiker ist oder ob jemand schon mal gesagt hat, ob er zu viel trinkt. Manchmal wissen die Alkoholiker gar nicht, ob sie zu viel trinken oder zu wenig. Die denken, das ist normal. Ja, natürlich. Es gibt bestimmte Fragen, die Sie fragen können, um zu erfahren, ob der Patient ein Alkoholiker ist oder nicht. Kennen Sie diese Fragen? Ja, normalerweise wir Nur wenn Sie immer. fragen, trinken Sie regelmäßig Alkohol, dann haben Sie nicht bestätigt, ob das ein Alkoholiker ist oder nicht. Und vielleicht manche Leute möchten nicht mitteilen ihre Alkoholkonsum. Und Genau, und deswegen müssen Sie Fragen stellen, gezielte Fragen. aber nach der diese Frage auch möchte man oder könnte man auch nicht mitteilen. Nein, ich Richtig, bin nicht und das Alkohol. stimmt, aber Sie können ja fragen trotzdem, das kostet ja Ah, nichts. okay, danke sehr. Sie können ja fragen zum Beispiel, hat Ihnen jemand schon mal gesagt, dass Sie zu viel trinken? Oder Sie können fragen, glauben Sie, dass Sie zu viel trinken? Oder Sie können fragen, haben Sie schon mal überlegt, weniger zu trinken? Ne, wenn diese Fragen mit Ja beantwortet werden, dann können Sie sehen, ob das ein Alkoholiker ist oder nicht. Und oft werden die dann ein bisschen einsichtiger, auch wenn die am Anfang nicht das zugeben möchten. Ne? Okay, gut. Was glauben Sie, was der Patient hat? Ja, aufgrund der erwähnten Angaben gehe ich vom Verdacht auf Leberzirrhose aus, aber natürlich differenziell diagnostisch kommen Hypothyreose oder zum Beispiel Herzinsuffizienz in Betracht. Ja. Zur weiteren Abklärung empfehle ich folgende Untersuchungen zuerst die körperliche Untersuchung. Labor ist sehr wichtig. Wir müssen natürlich Leberwerte oder Nierenwerte überprüfen zum Ausschluss. Haben Hören Sie Sie mich? ihn gefragt, ob er gelbe Augen hat oder ob er eine Gelbverfärbung der Haut hat? Hallo. Können Sie mich hören? Hallo, hören Sie mich? Ich höre Sie. Hören Sie mich auch? Ah, super. Entschuldigung, ja, Alles gut. Haben Sie ihn? Ich konnte nicht Sie hören. Ja, Haben zum Ausschluss. Sie ihn Ach, bitte schön, Entschuldigung. gefragt, ob er eine Gelbverfärbung der Augen hat, ob er ein Ikterus hat? Leider, ich habe nicht gefragt. Das ist Sie eine haben sehr recht, wichtige man Frage, musste ne? nachfragen. Das ist eine sehr wichtige Frage. Warum glauben Sie, dass er einen dicken Bauch hat? Woher kommt das? Oder was ist das? Ja, es könnte Azid sein. Genau. Oder ja, wenn der Patient Herzinsuffizienz hat, natürlich Ja. könnte es auch Azid oder geschwollene Bein oder Pleuraeffusion könnte sein. Und zum Ausschluss von Herzinsuffizienz muss man natürlich zum Beispiel Pro-BNP oder BNP ja, überprüfen. Und Was machen Sie als erstes bei dem in der Ambulanz? Noch in der Ambulanz. ja, natürlich, zuerst müssen wir Leberwerte, Nierenwerte, kleine Blutbild überprüfen und auch Was können Sie auch machen in der Ambulanz noch? Oder was sollten Sie machen? ja, abdominal Ultraschall müssen wir zuerst überprüfen und dann ja, wenn uns die Ergebnisse vorliegen, natürlich können wir weitere Untersuchungen anfordern. Welche weiteren Untersuchungen? Zum Beispiel Noch in der CT, Ambulanz. Noch in noch der in Ambulanz können Sie das machen. Ultraschall und vielleicht können das CT Ja, können Sie auch morgen machen. Aber was können Sie noch machen, wenn Sie schon mal im Ultraschall dran sind? Also Blut, Urin, körperliche Untersuchung, Ultraschall. Und eine Untersuchung können Sie auch machen, noch in der Ambulanz. Ist ganz wichtig eigentlich, Röntgen? sollte man machen. Röntgen zum Beispiel? Nein. Das können Sie auch machen, aber wegen dem dicken Bauch, was müssen Sie denn noch machen? Wegen dem Bauch vielleicht. Darm- oder Magenspiegelung könnte man auch. Nicht in der Ambulanz. Sie können punktieren. Sie können Punkt. Ja, genau, natürlich. Aszites punktieren und entlasten. Aber wenn der Azid, wenn es Azid gibt, natürlich. Okay, Genau, ganz genau. ja, Ne? und Wenn es deswegen. Aszites ist. Ne? Aber die Wahrscheinlichkeit, dass es Aszites ist, ist groß. Okay, ich habe gemeint, dass ja, ob es Acid gibt oder nicht. Okay. Genau, wenn es Aszites geben sollte, dann können Ja, Sie direkt natürlich ein müssen bisschen wir. punktieren und ins Labor schicken und dann können Sie sehen, ob es bakteriell ist, ob es blutig ist oder ob es einfach bernsteinfarben ist und es einfach eine klare Aszite sein könnte. Ne? Genau. Es muss ja nicht unbedingt, nur weil der Patient auch Alkohol trinkt, Leberzirrhose sein. Es kann ja was anderes sein. Ne? Ja, natürlich. Und diese Acid ist manchmal verursacht Peritonitis und deswegen man muss darauf beachten. Ganz genau. Es ist ganz wichtig, da Proben zu gewinnen. Ne? Gut, okay. CT haben Sie gesagt, Magen-Darm-Spiegelung haben Sie auch gesagt, sehr gut. Genau. Und was man auch machen sollte, ist natürlich ein Ultraschall vom Herzen nicht vergessen, um zu gucken, ob der Patient Rechtsherzbelastungszeichen hat oder nicht. Ne? Pardon, ob er eine Rechtsherzinsuffizienz hat. Sind Sie noch da? Entschuldigung. Kein Problem, alles gut. Leider, ich konnte nicht hören, Ich Ihre letzte. habe noch gesagt, Sie können auch vielleicht kurz auf das Herz mit dem Ultraschall gucken, Ja, um natürlich, zu schauen, Echo ist. ob er eventuell eine Rechtsherzinsuffizienz hat oder nicht. Ja, genau, Sie haben Ob er total gestaut ist, Sie können die Vena cava messen, ob er eine Insuffizienz hat, ne, das ist ganz wichtig. recht. Gut. Und nehmen Sie den Patienten stationär auf oder nicht? Ja, ne, es hängt von der Diagnose und seiner Blutwerte und natürlich ja, ab. Und deswegen nach der Ergebnisse, wenn er Zirrhose hat, könnte man ja natürlich auf der Station aufnehmen. Ja, zur Behandlung. Genau. Und was machen Sie, wenn der Patient nicht bleiben möchte? Nochmal bitte, ich habe nicht ganz Was gehört. machen Sie, wenn der Patient nicht bleiben möchte? Er möchte nicht stationär bleiben. Was Ach machen Sie da? so, okay. Was Ja, empfehlen Sie? natürlich zuerst müssen wir empfehlen. Aber natürlich, ja, wir sind, ja, hier ist nicht Gefängnis und deswegen wir müssen eine Unterschrift erhalten, wenn der Patient nach Hause gehen möchte. Und dann der Patient kann alles machen. Und was machen Sie, wenn er nicht unterschreibt? Eigentlich, ich bin mir nicht Rufen Sie die sicher. Polizei? Ja, ich weiß es nicht eigentlich. Was machen wir Sie so? können Was nichts. sollten wir machen? Sie können nichts machen. Okay. Sie schreiben das Vielleicht auf, Sie wir, dokumentieren ja, das genau. und schreiben auf, Patient und am besten einen Zeugen. Vielleicht eine Krankenschwester oder einen anderen Arzt holen, der das bezeugen kann. Verstanden? Ja, Ne? ja, es Also wenn muss er sagt, zwei ich möchte. verschiedene Leute, ja, es Genau. muss zwei verschiedene Leute eine Bericht oder eine, wie kann man, Zeugnis, kann man Ja, sagen? toll. Nein, Sie können wenn Sie einen Arztbogen ausfüllen, dann können Sie das notieren, schreiben, der Patient möchte nicht stationär bleiben und geht gegen ärztlichen Rat. Er unterschreibt die Einwilligung aber nicht. Und dann können Sie in Klammern dazufügen, Zeuge ist Dr. Hans Schmidt oder Krankenschwester Annette oder sowas. Ne? Das ist ganz wichtig. Mhm. Ja, natürlich. Ja, falls irgendwas passieren sollte, dann müssten Sie sich absichern. Ja, natürlich. Aber Sie können keinen zwingen, was zu unterschreiben. Das geht nicht. Gut, okay. Vielen Dank. Ich bedanke mich bei Ihnen auch für diese Aufnahme gespürt.